بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Meine lieben Geschwister, das heutige Thema ist, wenn eine Frau in den Junub-Zustand fällt, also nachdem sie Geschlechtsverkehr mit ihrem Mann hatte, dann fällt sie in den Janaba-Zustand. Und kurz daraufhin ihre Periode anfängt, ist die Frage, muss sie jetzt Rusl machen für Janaba, also für den Geschlechtsverkehr, den sie hatte, für den Ausfluss, den sie hatte. Und danach, wenn sie sauber ist, dann Rusl, Ganzkörperwaschung, für die Periode, die sie hatte. Oder kann sie das beides verlegen auf einmal zusammen, dass sie das am Ende dann zusammen beides macht? Der Sheikh hat hier beide Meinungen aufgezählt. Er sagt, die erste Meinung ist, dass die Frau sich wäscht. Also sie wäscht sich erstmal für den Janaba-Zustand. Und wenn dann die Periode vorbei ist, wäscht sie sich für ihre Periode. Die zweite Meinung ist, sie kann das verspäten. Das, was sie machen sollte, ist ihr Geschlechtsteil sauber machen. Ansonsten ist kein Rusl notwendig. Und sie kann am Ende beides zusammen vollziehen. Wenn ihre Periode vorbei ist, dann kann sie Rusl für beides machen. Und dieser Meinung folgt auch der Sheikh, und das ist die richtige Meinung, inshallah, weil die Begründung ist, die er hier auch hier bringt, hafizahullah, dass wenn sie sich reinigen würde für den Geschlechtsakt oder nach dem Geschlechtsakt, dann könnte sie trotzdem nicht danach beten oder fasten oder sonstige Taten tun, die man normalerweise tut, wenn man die Ganzkörperwaschung gemacht hat. Die der Janaba-Zustand sozusagen verbietet, weil sie auch immer noch die Periodenzustand hat, und Periodenzustand ist verhindert so ziemlich das Gleiche, was das, oder fast dasselbe, was der Janaba-Zustand auch verhindert. Deswegen sagt der Sheikh, es würde keinen Sinn ergeben, und das ist auch die Meinung vieler Gelehrter, auch der vorausgegangenen alten Gelehrten, dass sie gesagt haben, sie muss nur einfach nur ihr Geschlechtsteil waschen, damit das sauber ist, und ansonsten, wenn dann ihre Periode vorbei ist, das Blut fertig ist, dann macht sie ganz normal Rusl mit der Absicht für beides, und das ist das Richtige. Wallahu alim. Barakallahu fikum. Bis zum nächsten Mal. Wassalamu alaikum.